Dich, auch wenn ich mir den Kopf zerbreche, gibt es keinen Sinn für mich. Ich weiß, die Menschen ändern sich, doch ich bleib unveränderlich. Auch wenn du nicht der gleiche bist, ich steh dazu, ich sterb für dich. 15 Jahre ist es her, ich weiß, als ob es gestern wär. Wir fanden Mädchen scheiße, doch wir sprachen von Geschlechtsverkehr. Aus Nachbarn wurden Freunde, aus Freunden wurden Brüder. Die Bullen waren machtlos und wir lachten drüber. Barry White Connection oder Karl Boat Gang, Holla Chasky Resi Action, das war unser Slang. Shit, du warst der Beste, ging's um eine gute Ausrede. Lügen, das kannst du perfekt, obwohl ich nicht sehr drauf stehe. Doch ich fand's nicht weiter schlimm, solange du ehrlich zu mir warst. Doch da musste ich erfahren. Shit, du hast doch mich verarscht. Alle sind sich einig, das Lügen, das ist dein Problem. Dein Stolz macht dich kaputt, du kannst keinen Fehler eingestehen. Freund oder Feind, wir sind hin und her gerissen. Waren immer fair zu dir, doch fühlen uns von dir beschissen. So viel Scheiß schon abgezogen, jeder deiner Frauen betrogen. Uns deine Brüder tausendmal schon angelogen. Sag, wie konntest du das tun? Unsere Freundschaft ist kaputt, wir trinken eine Flasche auf dich mit jedem Schluck. Das Leben ist zu kurz und kein Beef ist wert. Wir halten für dich einen Platz frei, ganz tief im Herz. Dear Friend, mein Bruder, wir waren mehr als nur Freunde. Jeden Tag waren wir zusammen, teilten täglich unsere Träume. Waren EA Connection, gingen durch dick und dünn. Sowohl in guten Zeiten als auch bei schlechter Witterung. Ich hatte gedacht, mein Bruder lügt mich nie im Leben an. Doch schon beim Schulabschluss lügst du, wie du nur kannst. Kein Nachbar, mein Bruder, du bist ein guter Mensch. Nicht deine Lügen, dein Herz, unser Fundament. Doch das reichte nicht, du hast mich zu oft enttäuscht. Jeden Tag und jede Stunde hat sich das noch mehr gehäuft. Abends sagte ich zu dir, Bruder, ich will kein Joint. Mach kein Scheiß, tschüss, bis, sonst bist du kein Freund. Ich dachte, was soll der Scheiß, Bruder? Du ziehst mich runter, nicht nur mit dieser Einstellung gingst du schließlich unter. Deine Brüder hast du draußen nur schlecht gemacht, uns ins Gesicht gelacht und hinterm Rücken Dreck verzapft. Freund oder Feind, wir sind hin und her gerissen, waren immer fair zu dir, nur fühlen uns von dir beschissen. So viel Scheiß schon abgezogen, jede deiner Freunde betrogen und uns deine Brüder tausendmal schon angelogen. Sag, wie konntest du das tun? Unsere Freundschaft ist kaputt, wir trinken eine Flasche auf dich mit jedem Schluck. Das Leben ist zu kurz und kein Beef ist wert. Wir halten für dich einen Platz frei, ganz tief im Herz.